Das Paradigma der ganzen Person. Es gibt einen simplen Grund, warum so viele Menschen in ihrer Arbeit keine Befriedigung finden und die meisten Unternehmen es nicht schaffen, das Talent, den Einfallsreichtum und die Kreativität ihrer Leute wirklich auszuschöpfen und wahrhaft große, überdauernde Organisationen zu werden. Ein unvollständiges Paradigma davon, wer wir sind. Unsere fundamentale Sicht von der Natur des Menschen. Tatsache ist, Menschen sind keine Dinge, die motiviert und kontrolliert werden müssen. Sie haben vier Dimensionen: Körper, Verstand, Herz und Geist. Wenn man alle Philosophien und Religionen, die westlichen wie die östlichen, vom Beginn der Geschichtsaufzeichnungen an betrachtet, stößt man auf immer die gleichen vier Dimensionen. Die physische oder wirtschaftliche, die mentale, die soziale oder emotionale und die spirituelle. Auch wenn die Begrifflichkeiten zum Teil unterschiedlich sind, reflektieren sie doch die gleichen vier universellen Dimensionen des Lebens. Und sie repräsentieren die vier grundlegenden Bedürfnisse und Motivationen aller Menschen. Zu leben, Überleben. Zu lieben, Beziehungen. Zu lernen, Wachstum und Entwicklung. Und ein Lebenswerk zu schaffen, Sinn und persönlicher Beitrag.